Die Kinder des Hauses, Entwürfe, zweiter Akt. Im Hause des Bailly. Victoire von Ponty mit einer vertrauten Person. Das Fräulein hatte ein geheimes Grauen vor dem ihr bestimmten Gatten, den alle Welt verehrt. Sie hat eine lebhafte Neigung zu Sainte-Foy, wiewohl ohne Hoffnung. Ihr Zustand ist also peinlich, wiewohl sie das Härteste noch nicht kennt, nämlich in ihrer Liebe selbst gekränkt zu sein. Sie verrät ihre Abneigung gegen die Heirat mit Narbonne durch die Freude, die sie über den verloren gegangenen Schmuck äußert. Herr von Ponty kommt und meldet mit heftigen Ausbrüchen über den Undank, die Flucht des Sainte-Foy und seinen wahrscheinlichen Anteil an dem entwendeten Schmuck. Ponty meldet, dass man dem Dieb auf der Spur sei, man habe die Gänge des Sainte-Foy ausgekundschaftet, er sei liederlich, habe mit einer hergelaufenen Frauensperson heimliche Zusammenkünfte, es sei schon Befehl gegeben, sie aufzuheben. Victoire verteidigt ihn mit leidenschaftlicher Wärme. Goldschmied bringt die Kostbarkeit, welche Adelaide hatte verkaufen wollen. Er hat sie für narbonischen Schmuck erkannt. Die fromme Mutter hatte ihrer Tochter ein goldenes Kreuz oder sonst etwas auf Religion sich beziehendes umgebunden. Kurz, die Andacht ist im Spiel, die Entdeckung herbeizuführen. Victoire triumphiert über diese Entdeckung, durch welche Sainte-Foy scheint gerechtfertigt zu werden. Dritter Akt. Letztes Szenar. Sainte-Foy fleht die Victoire an, um Adelaidens Willen. Es kommt zwischen beiden zur Erklärung. Sie werden in zärtlicher Gruppe von Narbonne überrascht, Anschein gegen Sainte-Foy. Ponty mit dem Kleinod der Adelaide. Er erschreckt damit den Narbonne nicht wenig, der die Untersuchung will gehemmt wissen. Ein furchtbares Inzidenz. Narbonne erhält also zwei Schläge auf einmal, in seiner Liebe und in seinem Gewissen. Sainte-Foy wird von Ponty in Adelaidens Sache verwickelt. Victoire entdeckt in Narbonnes Beisein ihre Liebe zu Sainte-Foy, ihrem Vater. Inzidenz mit der eingebrachten Zigeunerfrau und dem Schrecken Adelaidens. Madelons Gemütsbewegung beim Anblick der Zigeunerin, nebenher erwähnt, ist ein Dolchstich für Narbonne. Narbonne bittet den Ponty vergebens, die Untersuchung einzustellen. Narbonne trägt dem Sainte-Foy vergebens an, ihm mit Adelaiden zur Flucht zu verhelfen. Adelaidens Furcht vor der Zigeunerin. Narbonne erhält Botschaften. Zigeunerin konfrontiert. Die Geschwister werden entdeckt. Narbonne will umsonst die Untersuchung hemmen. Ponty will wissen, woher die Kinder. Narbonne wird abgerufen. Zur Ausführung aus früheren Entwürfen. Sainte-Foy kommt zu dem Bailly, der ihn nicht vorlässt. Er geht zu Victoire und bittet sie um ihr Fürwort für Adelaiden. Victoire ist überrascht. Eifersucht und Zärtlichkeit entreißen ihr deutlichere Äußerungen ihrer Leidenschaft. Es kommt zu einer positiven Erklärung, auch von seiner Seite. Narbonne kommt zu dieser Szene und findet in Sainte-Foy seinen Nebenbuhler. Nun kommt Ponty nach geendigtem Verhör und erklärt Sainte-Foy für mitschuldig. Narbonne erfährt von ihm, dass ein Teil des Schmucks sich gefunden. wie Narbonne diesen Schmuck sieht, gerät er in große Bestürzung. Szene zwischen ihm und Ponty. Er macht den Großmütigen und will die Untersuchung fallen lassen, beide verdächtige Personen nach den Inseln schicken. Ponty besteht auf der strengsten Untersuchung. Wie sie noch beisammen sind, wird dem Bailli gemeldet, dass man die Zigeunerin aufgebracht habe und dass Adelaide bei Erblickung derselben in Schrecken geraten sei. Narbonne besteht nun darauf, die bösen Sujets baldmöglichst nach den Inseln zu schicken. Der Bailli hingegen dringt auf eine weitere Untersuchung und will dem Narbonne eine vollständige Genugtuung leisten. Zugleich treibt ihn sein Amtseifer und seine Inquisitionslust dazu, die fehlenden Stücke auszukundschaften. Narbonne verlangt ein Gespräch mit Adelaiden und Sainte-Foix. Die Folge davon ist, dass er ihnen seine Hilfe zu einer heimlichen Flucht anbietet. Natürlich schlagen sie es aus. Ponty bringt eine Zigeunerfrau. Beim Anblick derselben erschrickt Adelaide. Adelaide tut einen Fußfall vor Ponty und fleht ihn, sie von dieser fürchterlichen Frau, der Zigeunerin, zu trennen, die sich für ihre Mutter ausgebe. Sie wolle lieber ins Gefängnis und in den Tod. Man fragt die Zigeunerin, ob das ihre Tochter sei. Sie erwidert nein. Das Kind sei ihr nebst noch einem andern übergeben worden. Wo das andere hingekommen? Das habe ihr Bruder nach Spanien mitgenommen. Wie sie aber höre, so sei er in Biscaya gestorben. Sainte-Foix stutzt und fragt weiter. Es entdeckt sich, dass er es sei. Erkennung des Bruders und der Schwester. Narbonne will nun dazwischentreten und das Ganze zudecken. Ponty aber will die Eltern der Kinder entdeckt haben. Er erinnert sich an den Schmuck. Ein Brief von dem Kapitän, der seine unglückselige Ankunft meldet. Narbonne wendet alles an, die Tätigkeit der Justiz zu hemmen. Man will nun wissen, wem die Kinder gestohlen worden. Narbonne wird abgerufen, Madeleine sei in Todesnöten.